ist Ihr E-Mail-Postfach übervoll? Kommen jeden Tag sehr viele E-Mails zu Ihnen, die Sie alle abarbeiten müssen und Sie wissen schon gar nicht, wie das funktionieren kann? Nun, dann gibt es eine einfache Antwort. Schreiben Sie weniger E-Mails. Je mehr E-Mails Sie schreiben, desto mehr Antworten, sprich mehr E-Mails, bekommen Sie. Und jetzt kommt der Rösselsprung zu unserem Thema. Zum Thema die stille Post des Teufels. Weil auch Gerüchte werden damit immer mächtiger und immer mehr, je mehr Sie persönlich hier mitmachen. Sei es, indem Sie einfach nur zuhören oder vielleicht sogar nachfragen oder vielleicht sogar selbst Gerüchte mit kleinen Zutaten, mit kleiner Zusatzwürze weitererzählen. Je weniger Sie das machen, desto weniger Gerüchte, Klatsch und Tratsch der sinnlosen Art gibt es in Ihrem Unternehmen. Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Hohl. Sie hören einen Podcast zum Thema Die stille Post des Teufels. Sie hören die dritte und vorletzte Episode. Was machen Sie nunmehr, wenn Sie selbst in einer Situation sich wiederfinden, wo über andere Menschen gelästert wird, wo Klatsch und Tratsch verbreitet wird, wo Gerüchte weitererzählt? Nun, in erster Linie beginnen Sie einmal neugierigen Fragen, wie Sie denn zu dieser Sache stünden, einfach auszuweichen. Lassen Sie sich nicht einfangen, um Teil des Gerüchts zu werden. Beteiligen Sie sich niemals an der Verbreitung von Gerüchten. Und reagieren Sie direkt, aber höflich, wenn Sie angesprochen werden. Zum Beispiel in der Methode, fragen Sie doch Norbert selbst, wie er zu dieser Sache steht. Vielleicht kann Ihnen Christian hier eine bessere Auskunft geben, als ich. Und wenn alle Stricke reißen, dann können Sie immer noch sagen, tut mir leid, ich habe einen wichtigen Termin. Um ja nicht Teil des Gerüchts zu werden. Weil eines mag das Gerücht überhaupt, wenn es trockengelegt wird. Wir hatten einmal einen Bundespräsidenten, der hat vom Trockenlegen der Sümpfe gesprochen. Und genau das brauchen wir. Wenn das Gerücht ausgetrocknet wird, dann hört es auf zu existieren. Es gibt natürlich ein paar taktische Maßnahmen, wie man selbst verhindern kann, dass Gerüchte sich verbreiten. Nun, das erste ist einmal, das ist offensichtlich und trotzdem wird es zumeist nicht getan, gehen Sie den bekannten Klatschmäulern im Unternehmen aus dem Weg. Bitte nicht, dass Sie sie meiden sollen, um Gottes Willen, das ist nicht gemeint, aber bitte vertrauen Sie ihnen nicht Halbwahrheiten an oder interne Informationen oder zu viel Persönliches, es wird alles weitererzählt. Das heißt, eine gewisse Form des Hygienefaktors sollten Sie sich hier angewöhnen. Als Führungskraft selbstverständlich beteiligen Sie sich nie an der Verbreitung von Gerüchten. Das klingt klar und einfach, ist es aber mitnicht. Ich kenne leider doch einige Führungskräfte, die diesen Vorschlag, diesen Ratschlag nicht wirklich beherzigen. Weil es genügt ja schon ein Augenaufschlag, ein zustimmendes Nicken, ein Nicht-Eingreifen, wenn eine Aussage, eine lästernde Aussage, ein Gerücht über eine Person, über ein Projekt verbreitet. Natürlich die Steigerungsform der Zustimmung oder das Nachfragen, was genau hast du da gehört? Darf von einer Führungskraft nicht kommen. Weil das zeigt ja, dass diese Führungskraft an Gerüchten interessiert ist. Was machen dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Vollkommen recht. Sie füttern diese Führungskraft mit weiteren Gerüchten, weil sie damit im Ansehen steigen. Und das ist ja eines der Hauptmotivatoren, warum wir überhaupt Gerüchte verbreiten. Und geben Sie natürlich wenig Zündstoff. Das heißt, wenn es Themen gibt im Unternehmen, und darauf werden wir dann in der letzten Folge nochmals genauer eingehen, wenn es Themen im Unternehmen gibt, dann versuchen Sie eine aktive Kommunikation herbeizuführen. Weil eine Lücke wird immer durch ein Gerücht geschlossen. In der sehr unangenehmen Situation, wenn Sie selbst betroffen sind von einem Gerücht, werden Sie in der Startphase sich massiv darüber ärgern. In dieser Situation gilt es immer, Ruhe zu bewahren. Nichts tun ist hier die beste Option. Weil alles, was Sie in der aufgeregten Stimmung machen, wird wahrscheinlich nach hinten losgehen. Wird Ihnen wahrscheinlich mehr schaden, als es Ihnen nützt. Und wenn Sie dann wiederum zur Ruhe gekommen sind, dann überlegen Sie einmal, kann Ihnen dieses Gerücht wirklich schaden? Also ist es etwas, wo es für Sie unter Umständen gefährlich werden. Schadet dieses Gerücht tatsächlich Ihrem Ruf? Könnte es sein, dass sich andere aufgrund dieses Gerüchts von Ihnen distanzieren? Unter Umständen auch Ihr Vorgesetzter. Wenn Sie hier mit Ja antworten müssen, dann müssen Sie sich wehren. Im Regelfall ist es aber ganz anders. Sie haben sich geärgert. Und wenn Sie sich jetzt weiterhin ärgern, hat der Verbreiter des Gerüchts sein Ziel erreicht. Also halten Sie es vielleicht hier mit einem Zitat. Nur eines ist schlimmer als Klatsch und Tratsch, wenn über einen überhaupt nicht geredet wird. Das Dementieren von Gerüchten ist eine Maßnahme, die im Regelfall nicht funktioniert. Durch das Dementieren eines Gerüchts wird das Gerücht eher stärker, weil es von noch mehr Menschen wahrgenommen wird. Ein einfaches Beispiel. Es gibt ein Gerücht, angenommen über Sie selbst. Und Sie beginnen mit einem Dement. An wen wenden Sie sich mit dem Dement? Das Gerücht haben vielleicht im gesamten Unternehmen, das für seine Größe hat von 200 Mitarbeitern, 5 Mitarbeiter bis jetzt gehört. Diese 5 finden Sie nicht heraus. Sie schicken Ihr Demente vielleicht sogar noch in schriftlicher Form, dann ist es überhaupt eine Katastrophe, an alle Mitarbeiter. Und plötzlich wissen alle, dass es dieses Gerücht gegeben hat. Eine sehr interessante und lustige, aber durchaus nicht schlechte Methode wurde einmal in einem Film dargestellt. In Anlehnung wahrscheinlich an die Lewinsky-Affäre wurde in diesem Film dem amerikanischen Präsidenten eine Sexaffäre unterstellt. Und die Berater des Präsidenten haben ihm gesagt, dementieren Sie bitte die Existenz von B-3-Bombern. Der Präsident hat richtigerweise gefragt, es gibt doch gar keine B-3-Bomber. Die Antwort der Berater war einfach. Eben genau. Deshalb dementieren Sie diese. Und damit wird das Gerücht über Ihre Sexaffäre in den Hintergrund gedrängt. Und jeder wird sich damit beschäftigen. Wir wussten ja gar nicht, dass es B-3-Bomber gibt. Ist nicht immer anwendbar, aber es zeigt auf, dass ein Dementi zumeist nicht zu den guten Lösungen zählt. Also wenn Dementieren eines Gerüchts keine Lösung ist, was ist dann die Lösung? Sie müssen dem Gerücht die Grundlage entziehen. Und die Grundlage jedes Gerüchts ist ein Mangel an Information. Das heißt, Sie müssen die konkrete Information möglichst beiläufig, ohne auf das Gerücht einzugehen, streuen. Weil eines ist klar, wenn ich vollkommene Information zu einem Thema habe, dann gibt es keinen Grund mehr, mich für ein Gerücht zu interessieren. Weil ich weiß ja, was wirklich Sache ist, dann brauche ich nicht mich damit auseinandersetzen, was vielleicht auch richtig sein könnte. Das bedeutet, Informationsweitergabe ist das Gebot der Stunde. Und darüber hinaus gewinnen Sie damit auch wiederum die Entscheidungshoheit, was wird zu diesem Thema überhaupt verbreitet, gedacht, gesagt und gesprochen. Das heißt, Sie haben wiederum die Denkrichtung bestimmt. Die Denkrichtung ist nicht Richtung Gerücht, was dort verbreitet wurde, sondern Ihre sachliche, fachlich richtige Informationsweitergabe bestimmt die Denkrichtung im gesamten Unternehmen, in Ihrer Abteilung, in Ihrem Projekt. Falls Ihnen das zu mühsam ist und Sie sich nicht so lange damit auseinandersetzen wollen und es eigentlich für Sie fast lächerlich ist, sich mit so einem Gerücht auseinanderzusetzen, können Sie auch eine andere Methode wählen, nämlich sich über ein Gerücht lustig zu machen. Weil sobald der Verbreiter des Gerüchts oder die, die es weitererzählen, merken, dass man über dieses Gerücht im Unternehmen lacht und sich lustig macht, dann kann man es fast nicht mehr weitererzählen, weil jeder in der Kaffeeküche schon anfängt zu lachen, wenn jemand nur über dieses Gerücht beginnt, seine Bonmots wiederzugeben. Also es gibt Möglichkeiten. Nichts tun ist übrigens auch keine gute Option. An dieser Stelle sei nochmals erwähnt, dass alles, was Richtung Rufschädigung oder gar Mobbing geht, natürlich ganz andere Maßnahmen nach sich zieht. Wie ich bereits in früheren Episoden erwähnt habe, das ist nicht Gegenstand dieser Ausführungen zum Thema die stille Post des Teufels, aber muss auch beachtet werden. Und damit sind wir am Ende dieser einen Episode. Es kommt noch die vierte und letzte Episode, die sich ganz speziell mit der Aufgabe und Rolle der Führungskräfte beschäftigen wird. Bis dahin eine gute Zeit und hören Sie wiederum rein, wenn es heißt, die stille Post des Teufels.